Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glüh gern vor, ich geh gern aus, mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer, ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glüh gern vor, ich geh gern aus, mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, Wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, wackel, Kontakt. Mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer, ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glüh gern vor, ich geh gern aus, mir haut's die Sicherungen aus. Ich hab ein Wackel, Wackel, Wackel, Wackel, Wackel, Wackel, Wackel, Kontakt. Feier ich mit Lampen aus die 60er, ja. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haut's die Sicherung ganz sicher aus. Wär ich ein Möbelstück,